Zum 5. Jahrestag des Kriegsbeginns richtete der deutsche Volkssender einen Appell an seine Hörer, Hitler zu stürzen. Um einzelne Bevölkerungsgruppen besser erreichen zu können, wurden verschiedene Untersender eingerichtet. Der Frauensender, der Jugendsender Sturmadler und der Soldatensender, in dem 1942 die ehemalige KPD-Reichstagsabgeordnete Martha Arendtsee zu den deutschen Soldaten an der Ostfront sprach. Ich heiße Martha Arendtsee, war jahrelang Abgeordnete des Deutschen Reichstags und kenne die Not und die Leiden des deutschen Volkes im Kriege. Landsleute, ihr seid eingeschlossen. Eure Lage ist aussichtslos. Aber Hitler verlangt, dass ihr auf verlorenem Posten in den Tod geht. Wem würde euer Tod nützen? Sollen eure Lieben eines Tages, wenn der blutige Spuk des Krieges vorbei ist, von euch sagen, dass ihr für nichts und wieder nichts in den Tod gegangen seid? Sollen eure Kinder ohne Vater aufwachsen? Eure Familien brauchen euch. Die Heimat braucht euch und nicht eure Leichen. Wartet nicht länger. Fasst den einzig möglichen Entschluss. Lasst euch von den Russen gefangen nehmen. Dann seid ihr gerettet. Ich kenne Russland und kann euch als deutsche Frau mein Ehrenwort geben, dass hier kein Kriegsgefangener behelligt wird. Durch die Gefangengabe bleibt ihr am Leben. Seid sicher, dass ihr nach dem Krieg in die Heimat, zu euren Familien, zu Frau und Kind zurückkehrt. Dem deutschen Volkssender angegliedert, aber redaktionell unabhängig davon, waren zwei Tarn- oder Schwarzsender. Der Sender der SA-Fronde SA Mann Weber und der christliche Sender, der vor allem die Katholiken, aber auch alle Christen dazu aufforderte, seid stark im Kampf gegen den Antichrist. Wer damit gemeint war, daran ließ das von einem Redakteur und einem Sprecher gestaltete 10-Minuten-Programm keinen Zweifel. Der angebliche Sender einer oppositionellen SA-Gruppe versuchte mit Halbwahrheiten und erlogenen Meldungen den Eindruck zu erwecken, dass in der Partei und vor allem in der SA die als nationalsozialistische Parteigliederung immer noch Millionen Mitglieder hatte, Korruption, Unmoral und Chaos herrsche. In den Zusammenhang dieser Tarnsender gehören auch die sogenannten Geisterstimmen, die während der Nachrichten des Großdeutschen Rundfunks zu hören waren. Wo ist Rommel? Wurde gefragt und immer wieder gesagt, den Nazi-Lügnern glaubt keiner mehr. Durch schnelle deutsche Kampfflugzeuge eine Anzahl feindlicher Flugzeuge auf einem stark belegten Flugplatz zerstört. Wo ist der Rommel? Deutsche und italienische Jagdflieger schossen über Nordafrika bei einem deutschen Verlust 8 feindliche Flugzeuge ab. Im Westen verlor die britische Luftwaffe gestern 5 Flugzeuge. Ein eigenes Flugzeug wird vermisst. Deutsche Jäger griffen am Tage Verkehrsanlagen und Unterkünfte an der englischen Südostküste. Transportverbände der Luftwaffe haben sich an der Ostfront und im Mittelmeerraum in unentwegten, oft unter starker Feindeinwirkung stehenden Einsätzen wieder hervorragend bewährt und vielfach zu entscheidenden Kampfhandlungen beigetragen. Das war der Wehrmachtbericht. 20 Uhr und 18 Minuten. Der Nachrichtendienst ist mit der Schnauze haben wir längst gesiegt. Mit der Schnauze haben wir die Russe schon längst vernichtet. Den Nazi-Lügnern glaubt niemand mehr.